Deutschlandfunk. Kommentar. Der Flüchtlingsstrom nach Europa wird die EU mehr beschäftigen als die Griechenland-Krise. Das hat Angela Merkel am Wochenende im ZDF gesagt. Der Erkenntnis müssen jetzt Taten folgen, zum Beispiel für die Menschen vom Westbalkan, fordert Stefan Oswatt in seinem Kommentar. Angela Merkel ist aufgewacht. Das Thema Migration wird wichtiger als die Griechenland-Krise, sagt sie, und es brauche eine gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik. Guten Morgen. Auch schon gemerkt, nicht nur Menschen, die vor Taliban-IS-Schergen eines Irren, der ein neues Kalifat errichten will, oder vor dem syrischen Diktator Assad flüchten, klopfen schon längst an Europas Türen. Nein, auch Menschen aus dem Kosovo, aus Albanien, aus Mazedonien, Vulgo, den Staaten des Westbalkans, suchen ihr Glück in Deutschland. Und dort tut man ganz überrascht und diffamiert sie als Wirtschaftsflüchtlinge, als ob der Traum von einem besseren Leben verwerflich wäre. Die Leute, die zu uns kommen, wollen eigentlich nur eins: arbeiten, Geld verdienen, eine Zukunft aufbauen, Familien gründen. Und Deutschland, das in aller Welt mit seiner Wirtschaftsmacht protzt, wundert sich, dass es zum Zielland wird. Süßer kann ein Lockruf doch kaum sein. Hallo Berlin, bitte aufwachen. Das einzig legale Schlupfloch für diese Menschen ist bislang das Asylverfahren. Und das ist absurd. Es dauert lang, kostet Geld, frustriert alle Beteiligten. Eine Situation, in der es nur Verlierer gibt. Denn das Asylrecht ist für diese Menschen nicht gedacht. Warum aber hat die Kanzlerin so lange an diesem Zustand festgehalten und nicht längst ein Einwanderungsgesetz gemacht, mit dem Leute legal kommen können? Mit festgelegten Quoten. Wann hört die Politik auf, sich in die Tasche zu lügen, Deutschland sei kein Einwanderungsland? Was denn sonst? Das Bundesinnenministerium zeigt jetzt in den Westbalkanländern ein grottenschlechtes Video, Bilder einer Abschiebung, darüber ein Text in Polizeideutsch von einem Laiensprecher vertont. Die Botschaft: bleibt weg, baut Zukunft in euren Ländern auf. Zynischer geht es nicht. Jeder weiß, dass man für Zukunftsinvestitionen auch Kapital braucht. Das kommt derzeit aus der Diaspora, etwa in den Kosovo. Auf dem EU-Gipfel von Thessaloniki haben die EU-Regierenden den Menschen der westlichen Balkanstaaten schon 2003 ein Versprechen gegeben: ihr kommt in die EU. Und dann hat man sie vergessen und sich mit windigen Politikern vor Ort arrangiert, die in diesem Zwischenstadium sehr gut klarkommen und ihre Geschäfte machen. Die Quittung bekommen die reichen EU-Länder wie Deutschland heute. Die Menschen des westlichen Balkan haben das Versprechen nämlich nicht vergessen. Und sie machen sich auf den Weg, als ob es Freizügigkeit schon gäbe. Wer wollte es ihnen verdenken? Das Gute daran ist, Angela Merkel und ihre europäischen Kollegen müssen endlich ihre geistige Komfortzone verlassen. Aussitzen geht jetzt nicht mehr.